Kundgabe 1065. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.08.1939. Negative Einstellung. Wüstenei. Samenkorn. Die negative Einstellung zum Wirken des göttlichen Geistes entspricht ganz und gar einer unfruchtbaren Gegend, einer Wüste. Es kann das Erdreich keiner Pflanze Nahrung gewähren und also kann nichts erstehen, solange sich nicht emsige Arbeiter an die Fruchtbarmachung des Bodens wagen, was unsagbare Geduld und Ausdauer erfordert und nicht zuletzt den Segen von oben. Ebenso verhält es sich mit den Menschen, denen unentwegt das Evangelium gepredigt wird, es aber dort auf steinigen Boden fällt. Denn alles, was göttliche Liebe solchen Menschen zugehen lässt, wird unbeachtet gelassen und kann der Seele nicht zugehen, bis sich die Arbeiter des Herrn einfinden und mit größter Mühe, Geduld und Liebe den Boden vorbereiten zur Aufnahme des Samens, der tausendfältige Frucht tragen soll. Einer öden Wüstenei gleichet das menschliche Denken, das nur allein dem irdischen Leben zugewandt, jedoch allem Geistigen abhold ist. Und es kann unentwegt die Sonne scheinen, deren Strahlen Leben erweckend sind. Nimmermehr wird es ihr gelingen, aus dem steinigen Geröll eine Pflanze hervorzubringen. Wie auch gleicherweise die höchste geistige Erkenntnis eines Menschen nicht genügen würde, dieselbe auf ein ablehnendes, nicht vorbereitetes menschliches Wesen übertragen zu wollen, das die göttlichen Worte teilnahmslos hinnimmt, niemals aber tief im Herzen. Das da ist der Acker, der aufnehmen soll die Aussaat, erwäget. Und also ist es schwere Arbeit, und doch muss sie in Angriff genommen werden. Es müssen alle Arbeiter, die im Dienst des Herrn stehen, sich einsetzen dafür, dass der brachliegende Boden fruchtbar gemacht werde. Und mit unsäglicher Geduld muss ihnen die Liebe des Schöpfers zu seinen Geschöpfen vorgehalten werden, bis sie von selbst Hand anlegen und bemüht sind, für die Weiterverbreitung des göttlichen Samenkorns Sorge zu tragen. Und es wird dieses ganz zart hervorsprießen und wird überwuchern alles bisher leblose und tote Gestein. Und es wird die Mühe, Liebe und Geduld der Arbeiter gesegnet sein. Denn neues Leben wird aus der einstigen Wüste der Unwissenheit erstehen. Und der Herr wird segnen die Arbeiter, die ihm zuliebe sich die unsagbar große Arbeit vorgenommen und dadurch so viele Seelen zur Erkenntnis geführt haben und die, obgleich ihr Wirken fast aussichtslos erschien, nicht ermüdeten und ödes, unfruchtbares Land urbar machten. Das heißt, Unwissenden, Gott ablehnenden Menschen die wahre Erkenntnis vermittelten und also dazu beitrugen, dass jene Menschen nicht mehr tot und leblos im Geist blieben. Amen.